Devolta de gauche, mal die Red hast du Pause! Extrema, von mir doch keine Spur. Meine Meinung war als falsch, war Brecher nicht schon schlecht. Und um sie frei zu sorgen, dazu hätte ich kein Recht. Du bist so tolerant, so menschlich und sozial. Doch der eigenes Volk ist ja scheißegal. Ich hab längst begriffen, was du niemals verstehst. Wenn ohne noch zu denken, mit der Masse grüßt. Ist mir egal, für mich bist du nicht ganz normal. Lass mich in Ruhe, Zeit mein Stuhl. Ich leb mein Leben, wir will. Was du sagst, das ist ein Witz. Du bist ein Heuchler und sonst nix. Was du sagst, das ist ein Witz. Du bist ein Heuchler und sonst nix. Wenn sie kriminell sind, was sie mit Drogen dealen. Es war ja doch nur christlich und absolut human. Wenn man ihnen nicht verzeiht, was ist sie doch so arm? Und ist einer dagegen, dann ist er ein Faschist. Du bist ja so überzeugt, dass du ein guter Mensch bist. Was ist daran menschlich, wenn man Verbrechern hilft? Dann bist du der Trottel, wenn du das wirklich willst. Ist mir egal, für mich bist du nicht ganz normal. Lass mich in Ruhe, Zeit mein Stuhl. Ich leb mein Leben, mir im Öl. Was du sagst, das ist ein Witz. Du bist ein Heuchler und sonst nix. Was du sagst, das ist ein Witz. Du bist ein Heuchler und sonst nix. Schick nicht über andere und schau dich selber an. Wenn mich Gottlos zu verurteilen, ist nicht besonders schlau. Wenn der Lebenslüge die Wirklichkeit zerfrisst, zeigt sie heute so deutlich, dass du nur ein Heuchler bist. Was du sagst, ist mir egal. Für mich bist du nicht ganz normal. Lass mich in Ruhe, Zeit mein Stuhl. Ich leb mein Leben, mir im Öl. Was du sagst, das ist ein Witz. Du bist ein Heuchler und sonst nix. Was du sagst, das ist ein Witz. Du bist ein Heuchler und sonst nix. Und hör doch da so ein Batschen, da kann ich nach zu Hause beschleunigt, der Trondel her. Wer hat dich gefragt? Hat dich gefragt? Er hat doch gar nicht mehr gefragt, was redest du?